hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Die Regierung darf Rüstungsexporte bis zur Genehmigung geheim halten. Man möchte nicht über Waffen diskutieren, das Exportieren wird sonst nicht passieren. Der Panzer ist bunt, laut und blinkt, Staat voller Waffen ist reich und stinkt. Waffenlobby feiert, raucht und trinkt, die Party ist geheim, wir sind taub und blind. Deutschland! Als erster Linker regiert Bodo Ramelow ein Bundesland. Rot, rot, grün sind die, das Amt bekleiden. Und Steuerselbstanzeigen nehmen überhand. Der kleine schwarze Fiskus steht draußen vor der Tür. Übers Klima! Übers Klima! Spricht Europa! Spricht Europa! Und die Klimaziele werden fröhlich eingestampft. Weihnachten in der Badehose! Ballermann, na na na Nachrichten! Ballermann, na na na Nachrichten! Mehr Spaß, einfach SWR3.